Das ist einfach zu krass, ne, für jetzt auch vom islamischen Standpunkt her, ne, weil da wird ja viel über Frauen und so und solche Sachen. Ja, das Ding ich ist kenne, guck mal, ich höre die Sachen ja sowieso gar nicht, ja. Ich hab einmal irgendwas gehört, also ich höre ja gar keine Musik, ja. Nur, da sind hinter mir so Jugendliche mit so einem Ghetto-Blaster gegangen, ja. Da wird irgendwie so, ja, Neukölln und dies und das. Ich weiß nicht, da war garantiert irgendjemand von dir. Es ging um Neukölln und Ghetto, dieses, der Ghetto, dies, da.